الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ihr könnt euch noch erinnern, liebe Geschwister, letztes Mal haben wir einen Hadith vorgelesen von Salama radiallahu anha. Salama, die war die Ehefrau von einem Mann, heißt Abu Salama, und später, als er gestorben ist, hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Und sie hatte erzählt, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wie sie, dass sie damals aus Mekka, also ausgewandert sind nach Abyssinien, weil die Leute aus Quraysh, ihre eigenen Leute, hatten sie zu sehr gequält. Und deswegen haben sie nicht nachgegeben, sondern sie sind weggegangen, damit sie ihre Religion woanders ausüben können, wo niemand ihnen etwas antut. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und natürlich, darin haben wir eben diese wichtige Lektion, die wir letztes Mal auch schon gesagt haben, ist das, was wir auch heute in der Khutbah versucht haben mitzuteilen, dass der Muslim darf nicht seine eigene Religion opfern für Dunya, sondern umgekehrt, man opfert die Dunya für die eigene Religion. Ja? Und deswegen ist es kein Problem, wenn man zum Beispiel etwas Geld ausgibt, etwas Zeit investiert, um seine Religion zu lernen, und man verzichtet auf einen zweiten Job, wenn man der erste ausreicht, und man verzichtet darauf, dass die eigene Ehefrau arbeiten geht, wenn das eigene Geld ausreicht und so weiter und so fort, damit man eben eine islamische Familie zu Hause haben kann. Denn man kann nicht alles haben. Man kann nicht arbeiten 8 Stunden und ein Kind erziehen von A bis Z. Das geht einfach nicht. Der Allah hat einem Menschen nicht mehr Kraft gegeben, als einem zur Verfügung steht. Und umgekehrt, man kann nicht 8 Stunden, oder sagen wir mal, 8 Stunden ist normal, man kann nicht 2 Arbeiten annehmen und gleichzeitig sagen, ich möchte auch meinetwegen eine neue Sprache lernen. Das klappt einfach nicht. Man muss da realistisch sein und versuchen, irgendwie ein Konzept zu entwickeln, dass man seine Religion lernt, dass man Dunya so viel nennt, wie man braucht, um zu essen, zu trinken, dass man seine Pflichten erledigen kann, und dann opfert man so viel man kann am besten für seine Religion, denn das wird am Jenseits einen am meisten Wert haben. Und das haben die Sahaba radiallahu anhu gemacht, deswegen ist auch die Religion des Islam zu uns gekommen. Ich meine, wenn die Sahaba gesagt hätten, nee, wisst ihr was, also wir bleiben in Mekka und wir fragen den Propheten, ob wir nicht einfach lieber unsere Religion zu Hause ausüben dürfen, weil draußen, wir werden gequält und draußen, wir können nicht bei der Kaaba beten, kannst du uns nicht Erlaubnis geben, zu Hause zu beten, Jum'ah, dass wir nicht dort gehen, und kannst du uns nicht erlauben, dass wir in Makkah bleiben, wir wollen nicht nach Medina auswandern, weil wir haben hier unser Zuhause, das ist unsere Familie, und meine Kinder, ich kann doch nicht meine Kinder von ihren Großeltern wegnehmen, ja? Und der geht hier zur Schule und weiß nicht was, da haben sie das nicht gemacht, weil sonst wäre die Religion dann in Makkah geblieben, in Makkah gestorben, und wir wären heute nicht das, was wir heute sind. Die heutige Überlieferung, die ich euch vorlesen möchte, ist die Überlieferung von Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, und die Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Sie berichtet, liebe Geschwister, sie erzählt uns, dass der Druck in Mekka wurde so stark, dass sogar ihr Vater, Abu Bakr radiallahu anhu, es nicht mehr ausgehalten hat. Und dass er sogar weggegangen ist, er wollte auch auswandern. Und wir wissen eigentlich, dass Abu Bakr radiallahu anhu, er war nicht in Abyssinien und er war nicht ausgehalten, sondern er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist. Die berühmte Geschichte kennt ja jeder, und das will sie erzählen. Aber die werden wir noch erzählen, inshallah. Ja. Aber trotzdem, Abu Bakr ist auch rausgegangen aus Mekka. Aber wohin und was ist da passiert, das erzählt uns jetzt Aisha radiallahu anha. Und man kann davon ausgehen, dass sie über ihren Vater erzählt, weil sie ihr Vater ist. Sie sagte erst einmal, seitdem ich mich erinnern kann, waren meine beiden Eltern Muslime. Seitdem ich mich erinnern kann. Sie sagte, radiallahu anha, es verging kein Tag, an dem nicht der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam morgens und abends bei uns vorbeigeschaut hat. morgens und abends. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeden Tag war aber Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, und die durfte, die Familie von Abu Bakr, As-Siddiq, durfte das genießen, diesen edlen Gast bei sich zu Hause zu haben. Heutzutage, liebe Geschwister, wenn man erfährt, dass irgendwo ein bestimmter Gelehrter ist, man würde sich wünschen, dass dieser Gelehrte zu einem nach Hause kommt, dass man ihm etwas zu essen macht und dass man es genießt, mit ihm alleine sitzen zu dürfen. Und hier, die haben den Gesandten Allahs, einen Prophet Allahs, bei sich zu Hause, nicht einmal, es gibt manche Sahabe, die durften einmal genießen, dass der Prophet bei ihnen zu Hause war, sallallahu alaihi wasallam. Oder die Großmutter von Anas bin Malik, die hat auch einmal den Propheten zu sich zu Hause eingeladen, für ihn zu essen gemacht, das ist eine wunderbare Sache. Aber Abu Bakr durfte den Propheten sallallahu alaihi wasallam jeden Tag zweimal genießen. Das ist eine Sache, liebe Geschwister, das ist ein Vorzug, den er hatte, radiallahu ta'ala anhu, den kein anderer Sahabi genießen durfte. Und deswegen, was Ähnliches durfte Umar radiallahu anhu genießen. Und deswegen sagte Ali ibn Abi Talib, als, ihr wisst ja, Umar wurde ja ermordet. Und als Umar radiallahu anhu im Sterben lag, dann wollte man, war Ali ibn Abi Talib unter anderem bei ihm und hat ihm gesagt, sinngemäß, ich wünsche mir, dass du auch mit, oder wie sehr habe ich mir gewünscht, dass du auch zu deinen beiden Freunden, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu Abu Bakr gehst, weil die beiden sind ja schon verstorben gewesen. Und wie oft habe ich gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Abu Bakr und Umar und ich sind irgendwo hingegangen, ich bin irgendwo hingegangen, Abu Bakr Umar mit mir, ich bin irgendwo hingegangen, Abu Bakr Umar ebenfalls mit mir. Ja? Das weist darauf hin, dass sie viel Zeit miteinander verbracht haben, mit Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie sagte weiterhin, als die Muslime besonders, natürlich gebe sie meine Worte wieder, ich mache sie keine Übersetzung, finde, sie sagte, als der Druck in Mekka immer stärker wurde, ist dann Abu Bakr, also mein Vater, auch ausgewandert und hinausgegangen aus Mekka raus in Richtung Al-Habasha, in Richtung Abyssinien. Als er dann bei einer Stelle ankam, die heißt Al-Rimad, traf er Ibn Ad-Darinna. Ibn Ad-Darinna war irgendeiner, der wie ein Stammeshäuptling. Irgendjemand, der ein Stammesführer, der etwas zu sagen hatte. Er fragte Abu Bakr, wo gehst du hin? Und er sagte, mein Volk hat mich vertrieben und ich möchte irgendwo auswandern, sodass ich meinen Herrn anbeten kann. Ich möchte also in Ruhe Allah anbeten können, ohne dass mir jemand etwas antut. Dann sagte Ibn Darinna zu ihm, das kann doch nicht sein. Jemand wie du bedienst die Gäste gut, du hältst den Kontakt zu Verwandten aufrecht, du hilfst den Schwachen, du hilfst dem Unbemittelten. Und dann jemand wie dich vertreibt man. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die er nicht verstehen konnte, weil das sind Tugenden, die in jeder Religion gut sind. Auch wenn sie Mushrikin waren und die waren Muslime, trotzdem, das sind Tugenden. Solange sie in einer Gesellschaft vorhanden sind, geht es der Gesellschaft gut. Wenn diese Tugenden nicht mehr da sind, wenn man solche Leute vertreibt, die solche gute Sachen machen, dann geht es einer Gesellschaft sicherlich nicht gut. Jemand, der zum Guten aufbrucht, wird vertrieben. Und dann sagt der Ibn Darinna zu ihm, mach dir nichts draus, geh zurück und du bist unter meiner Obhut. Geh zurück, du bist in meinem Schutz. Und das damals, wenn man gesagt hat, du bist die Person so und so ist in meinem Schutz, dann niemand durfte der Person etwas antun. Sofern natürlich die Person was zu sagen hatte. Wenn die Person etwas zu sagen hatte und sie hat gesagt, die Person so und so ist in meinem Schutz, dann hat niemand ihr etwas angetan. Ja? Das waren so wie ungeschriebene Gesetze. Die ungeschrieben sind. Heutzutage, man schreibt sie, bricht sie trotzdem. Okay? Aber früher, man musste das nur sagen. Dann sagte er also, geh zurück und diene deinem Herrn bei dir zu Hause. Und dann ist eben Abu Bakr, radiallahu anhu, zurückgekehrt. Und Ibn Darinna ist mit Abu Bakr zu den Leuten gegangen und hat zu ihnen gesagt, pass auf, lass den Mann in Ruhe. Der Mann ist mein Gast. Der Mann ist unter meiner Obhut. Macht ihm keinen Finger krumm. Ja. Und das hat er denen auch dann denen das nochmal mitgeteilt, dass er ein guter Mensch ist und was für gute Eigenschaften er hat. Und sie haben natürlich das umgesetzt. Sie haben das akzeptiert und sie haben Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu Sicherheit geschenkt. Das Problem ist dann, was ist passiert? Sie hatten sich auf eine Sache geeinigt, und zwar, dass Abu Bakr sie in Ruhe lassen soll, und dann wird sie auch Abu Bakr in Ruhe lassen, und er darf ruhig seinem Herrn dienen bei sich zu Hause, das ist kein Problem. Aber er darf nicht zur Kaaba draußen gehen und dort beten oder sowas, das wollen wir nicht sehen. Daraufhin, natürlich, wir können auch die Geschichte lernen, das heißt, die Situation, auch wenn viele Leute die Situation in manchen Ländern schlecht darstellen, auch in muslimischen Ländern besonders, ja, so ist die Situation nicht so schlimm, wie die damals gewesen ist von den Sahaba radiallahu ta'ala an. Also man hat ihn verboten, draußen seine Religion auszuüben. Absolut keine Religionsfreiheit. Ja. Dann hat er radiallahu ta'ala anhu Folgendes gemacht. Er hat dann irgendwann mal, er wollte nicht mehr in seinem Haus, sondern ungefähr so wie sein Vordergarten. Sein Garten draußen. Er wollte dort dann beten und Koran lesen. Und das hat er auch gemacht. Aber er hat das natürlich laut gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, liebe Geschwister, eine Person, die Da'wah machen will, ja, die platzt vor allen Nähten, die will unbedingt, dass diese Botschaft weitergeht zu anderen Leuten. Die kann nicht das bei sich zu Hause behalten und die anderen Leute kriegen nichts davon mit. Ja. Die will unbedingt, dass die Person es mitkriegt, egal wie. Ja. Selbst wenn sie im Gefängnis ist, sie will irgendwie die Botschaft trotzdem nach draußen verbreiten. Und deswegen er, radiallahu anhu, hat gesagt, okay, ich mache das immer noch in meinem Grundstück, aber ich kann ein bisschen aus meinem Haus rausgehen, da draußen im Garten, und kann das laut sagen. Und dann ist eben passiert, dass nach und nach Leute da vorbeigegangen sind und haben eben gehört, was erzählt er denn da? Der liest irgendwas Neues, was niemand vorher jemals gehört hat. Worte, eine Sprache, eine Wortwahl, Erzählungen vom Jenseits, Erzählungen von Allah subhanahu wa ta'ala, Dinge, von denen die Leute ganz vollkommen entfernt sind, das hören sie zum ersten Mal. Und deswegen haben sie sich dann nach einer bestimmten Zeit beschwert. Die haben sich dann bei Ibn Darinna beschwert. Nicht bei Abu Bakr, weil der war unantastbar. Sondern bei Ibn Darinna. Wir waren bei ihm und haben gesagt, pass mal auf, also wir haben uns nicht darauf geeinigt. Sondern er soll ruhig beten bei sich zu Hause und er soll lesen, was er will. Das heißt, وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ, er soll ruhig lesen, was er will. Ja, Koran oder was anderes, ist völlig egal. Aber وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ, er soll uns dadurch nicht stören. Er soll uns dadurch nicht kränken. Und er soll das nicht laut machen. Denn, sagt er wortwörtlich, خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا, wir haben Angst, denn wir haben Angst, dass er unsere Frauen, unsere Kinder vom Weg abbekommt. Ja, denn wir sind im Koran hören, kann sein, die werden Muslime. Und wir haben das als Fitna bezeichnet. Genau das gleiche. Yeftina heißt, kommt vom Wort Fitna. Ja, das ist eine Fitna für unsere Kinder. Wir wollen nicht, dass sie, wir wollen unsere Religion behalten, wir wollen nicht, dass sie da irgendwie in den Islam eintreten. Auf jeden Fall hat dann das Ibn Darinna Abu Bakr nochmal gesagt, dass er bitte zu Hause beten soll. Also, ich habe jetzt kurz eine Reihenfolge, ich habe das ein bisschen vorgezogen. Das war vorher schon ausgemacht, dass er das alleine machen soll und nicht draußen lesen soll und so weiter und so fort. Und später dann hat Abu Bakr, heißt es, in seinem Hof oder in seinem, also außerhalb seines Hauses, hat er dann ein kleines Moscheechen gebaut und dort hat er dann angefangen zu beten. Und dann tatsächlich die Frauen der Muschrikin und die Kinder sind dorthin gegangen, haben das, hat ihnen gefallen, was sie da gehört haben vom Koran und haben ihn gesehen. Und ihr wisst, Abu Bakr, und das heißt wortwörtlich, sagte Aisha radhiyallahu anha, wa kana Abu Bakr rajulan bakka'an, das heißt, la yamliku dam'ahu hina yaqra'u al-Quran. Sie sagte radhiyallahu anhu, und Abu Bakr war ein Mensch, der wenn er den Koran gelesen hat, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Der hat immer geweint, wenn er den Koran gelesen hat. Es hat ihn so mitgenommen, die Worte Allahs, was Allah gesagt hat an Warnung und an Paradies und an Hölle, dass er seine Tränen immer geflossen sind. Und die Leute hatten das nicht gesehen. Das war für sie etwas ganz, also unvorstellbar. Wieso kann man weinen, wenn man die, bestimmte Worte liest? Und dann haben sie eben gemerkt, das sind eben nicht irgendwelche Worte. Und das hat eben die Leute von Quraysh Angst gemacht. Und da haben sie ihm gesagt, pass auf, wir haben uns geeinigt, dass er soll Gott anbeten, aber er hat jetzt angefangen, da in seinem Hof eine Moschee zu bauen. und laut zu beten und laut zu lesen. Und wir haben Angst, wie gesagt, dass er unsere Kinder und unsere Frauen von unserem richtigen Weg abbekommt. Deswegen, sag ihm bitte Folgendes. Entweder er betet weiter, aber leise und zu Hause, oder er soll dir das, was du ihm versprochen hast, wieder zurückgeben. Das heißt, den Vertrag, den du ihm angeboten hast, dieses Versprechen, dass du ihm Sicherheit gewährleistet hast, diese Sache soll er zurückgeben. Er soll sagen, okay, Ibn Darinna, ist kein Problem, ich möchte nicht mehr Sicherheit von dir genießen, lass es und die Leute sollen ruhig machen, was sie wollen. Also die Wahl hatte er, sie haben ihn vor die Wahl gestellt. Entweder der Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hält sich an die Abmachung, dass er zu Hause bleibt und das leise macht, oder dass er Ibn Darinna sagt, okay, du brauchst dich nicht mehr um mich kümmern, ich werde das schon irgendwie alleine machen. So, dann sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, und sie sagte dann, Ibn Darinna ist nach Abu Bakr gegangen, hat ihm gesagt, pass mal auf, das kannst du nicht machen, wir haben uns geeinigt, das sind wir, dann machst du es zu Hause alleine, oder wir lösen unseren Vertrag auf, denn ich möchte. Davon sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ich gebe dir dein Jiwar zurück. Das heißt, ich löse hiermit das auf, was du mir versprochen hast, und ich möchte nicht mehr, dass du mir Sicherheit schenkst. Und er sagte, mir genügt es, dass Allah mir Sicherheit schenkt. Kannst du es behalten. Wieder sehen wir, dass er radiallahu ta'ala anhu nicht geopfert hat seine Religion. Versteht ihr? Er hat nicht geopfert mit seiner Religion. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam war da zu diesem Zeitpunkt auch in Mekka. Und natürlich, ihr wisst dann, geht die Geschichte weiter, und die lasse ich jetzt aber aus mit der Hijra. Die Geschichte, Aisha erzählt jetzt weiter, die Geschichte mit der Hijra, wie sie dann weitergemacht haben und ausgewandert sind. Aber das kommt bei uns, inshallah, in der chronologischen Reihenfolge erst vielleicht in ein paar Monaten. Okay, deswegen lassen wir das erstmal weg. Es gibt noch viele andere Sachen, die wir erzählen wollen. Aber wie auch sei, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu lebt dann in Mekka geduldig und bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da hat er natürlich am Ende viel mehr davon gehabt, dass er eben diese Geduld gehabt hat. Liebe Geschwister, nachdem die Leute nach Abessinien teilweise ausgewandert sind, und zwar nicht viele an der Zahl, hat sich ein bestimmtes Ereignis ereignet. Und dieses Ereignis berichtet uns Abdullah ibn Mas'ud, aber in Kurzform. Und diese Kurzform, die werde ich dann ein bisschen ausweiten. Weil das ist eine Geschichte, die findet man auch in den Büchern über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie ist kontrovers. Sie ist kontrovers, was manche Gelehrte sagen, diese Geschichte stimmt nicht. Und andere Gelehrte sagen, doch, sie stimmt. Aber es gibt einen Teil von der Geschichte, der zweifellos richtig ist. Und zwar ist es der Teil, den ich euch jetzt vorlese. Der steht auch in Sahih al-Bukhari. Ja? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Surat An-Najm gelesen hatte. Das war offensichtlich, alaihi salatu wasalam, hat er das in einer öffentlichen Gruppe, Versammlung, Surat An-Najm, den Leuten vorgelesen. Und ihr wisst, dass Surat An-Najm, der Stern, da ganz am Ende der Sura gibt es ein Symbol im Mus'haf, findet man auch heute noch. Ja? Und dieses Symbol ist ein Zeichen, dass man Sajda machen soll, sich niederwerfen soll. Er hat dann diese Sura gelesen und am Ende Sajda gemacht. Und dann sagte Abdullah ibn Mas'ud, jeder von den Anwesenden hat Sajda gemacht. Jeder von den Anwesenden hat Sajda gemacht. Außer einem Mann, er hat ein bisschen Erde vom Boden genommen und hat es zu seinem Gesicht gehoben. Offensichtlich hat er es an seine Stirn getan, Wallahu A'lam, und hat gesagt, das reicht mir. Und dann sagte Abdullah radiallahu ta'ala anhu, wahrlich, ich habe gesehen, am Tag von Badr, wie er oder steht nicht von Badr hier die Rede, aber ich habe gesehen, wie er später als Kafir getötet worden ist. Okay? Das ist die Geschichte. Das ist der Teil der Geschichte, liebe Geschwister, der, wie gesagt, authentisch überliefert worden ist, zweifellos. Zusammengefasst, Abdullah ibn Mas'ud sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat eine Sura gelesen, Surat al-Najm, und am Ende dieser Sura kommt eine Niederwerfung vor, und die Leute haben dann alle Sujud gemacht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist immer so, wenn jemand Koran liest, der Imam, auch im Gebet, da gibt es manche Stellen im Koran, da gibt es eine Sajda. Dann der Imam geht nach unten und macht Sujud. Und dann die Leute machen mit ihm. Aber wenn der Imam nicht macht, dann die Leute machen nicht, natürlich. Ja? Und auch hier der Imam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Vorleser, der hat diese Sajda gemacht und die anderen Leute haben dann die Sajda mit ihm nachgemacht. Der entscheidende Punkt für uns in der Sira ist jetzt folgendes. Die Gelehrten der Sira sagen, es ging dann ein Gerücht rum. Das Gerücht, das rumging, war, dass die Leute von Quraysh den Islam angenommen haben. Denn das waren ja auch Kuffar, die dabei waren. Das waren ja nicht nur Muslime, die sich da niedergeworfen haben, sondern auch Kuffar. Dieses Gerücht, und ihr wisst, wie Gerüchte sich verbreiten, das Gerücht ging bis nach Abyssinien. Habascha, wo die anderen immer noch sind. Okay? Als sie davon gehört, da kam das Gerücht an, die Quraysh sind Muslime. Makkah ist muslimisch, die Sache ist erledigt, wir können alle wieder nach Hause gehen. Okay? Dann sind sie nach Hause. Sie sind wieder zurück nach Makkah gegangen und leider mussten sie sehen, dass dies war nur ein Gerücht. Und diese Reise war, okay, die war nicht so teuer, weil ich meine, damals haben wir schon gesagt, der ganze Schifffahrt war ein halber Dinar. Haben wir gesagt, wie viel, das sind ungefähr 2 Gramm Gold, war die ganze Schiffsreise. Also das war nicht jetzt so schlimm. Das Problem ist eher, würde ich mal sagen, der Aufwand da nach Makkah wieder zurück. Sie sind da zurück und haben gesehen, die sind gar keine Muslime. Also ein Teil von ihnen ist wieder zurückgegangen, zurück ausgewandert, wieder nach Habascha zurück. Das ist das, was man übrigens als zweite Auswanderung bezeichnet. Also wir haben insgesamt drei Hijra in dieser Periode. Drei wesentliche, einmal nach Habascha, die zweite wieder nach Habascha und die dritte dann nach Medina. Aber so weit sind wir noch nicht. Wie dem auch sei, jetzt ist die Frage, wie dieses Gerücht, oder wieso haben sich die Leute eigentlich niedergeworfen? Warum haben die Kuffar von Quraysh gesagt, wir machen Sujud, wenn wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam Koran lesen hören? Das weiß Allah am besten. Natürlich, die Gelehrten haben dafür verschiedene Ideen. Und eine dieser Ideen ist, dass am Ende von Surat An-Najm Allah spricht über Ad und andere Völker, wie sie vernichtet wurden, weil sie dem Befehl Allahs nicht gefolgt sind. Und manche Leute sagen, aufgrund dieser Ayat, die sie gehört haben, haben sie Angst bekommen, dass mit ihnen das Gleiche passiert, wie mit Ad und Thamud, die Geschichten, die sie kennen. Denn Ad und Thamud sind ja Völker gewesen, die Geschwister, die in der heutigen arabischen Halbinsel, findest du immer noch diese Städte, wo sie gewohnt haben. Natürlich sind sie leer, die gibt es nicht mehr, die Leute. Die sind vernichtet worden von Allah. Und diese Geschichten kannten die Leute damals. Und jetzt hören sie, dass der Koran sagt, pass auf, wenn ihr فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Das heißt also sinngemäß, wenn sie sich abwenden, dann verkünde ihnen, dass ich sie, dass ich sie mit einem Schlag vernichten werde, genauso wie Ad und Thamud vernichtet worden sind. Okay? Und sie haben das gehört und offensichtlich haben sich deswegen niedergeworfen. Es gibt eine Version, Walikum Salam, eine zweite Auslegung, und dafür bräuchte ich mal den Mushaf da bitte auf Deutsch, damit ich da nichts Falsches übersetze.